Ja, hallo. Willkommen zur ersten offiziellen Ausgabe der Kiez-Biografie. Im Oktober ist die Nullnummer online gegangen und heute ist jetzt die erste offizielle Ausgabe da. Mein Name ist Lutz Bonneberg und ich bin heute zu Besuch bei Kostas. Hallo Kostas. Hi. Kiez-Biografien heißt ja, dass ich mit Leuten aus meinem sozialen Kreis spreche, wenn mich etwas beschäftigt und ich eine Frage in meinem Kopf habe und mit Leuten, also Leute weiß, die mir vielleicht dabei helfen können, diese Fragen irgendwie zu beantworten. Und aktuell sind jetzt so, ist ja das Thema EU, Geld, Griechenland und die Sachen, die dort passieren. Und Kostas, der Name verrät es, kommt aus Griechenland. Aus Griechenland, ja. Genau. Kennengelernt haben wir uns 2009, weiß ich noch. Und was ich jetzt noch von dir weiß, ist, dass du, das ist ja spannend, in deiner Biografie mehrmals, also von Griechenland nach Deutschland, länger hier gelebt, wieder zurück nach Griechenland, aber auch wieder nach Deutschland. Jetzt bist du ja, wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 30 und 30. 8 Jahre jetzt am Stück in Berlin. So. Ja. Und du studierst jetzt wieder? Sozialwissenschaften, ja. Genau, aber auch Politologie, ne? Oder? Das zusammen, also das ist Politik und Soziologie zusammen gewürfelt so. Das ist nämlich gar nicht schlecht vielleicht. Also nicht, dass wir jetzt die Welt erklären könnten und mein ökonomisches Zum Wissen Glück nicht. Ist auch ziemlich eingeschränkt. Das heißt, wir werden das Problem da nicht lösen können draußen. Mhm. Aber was mich halt ganz besonders interessiert, ist, weil ich ja immer auch auf den Menschen an sich schaue gerne, so diese mikrosoziologische Perspektive. Und das heißt, was mich jetzt am meisten interessiert, ist, wie du als Kostas die Dinge als Deutsch-Grieche oder als Greco-Deutscher, manchmal hier in Berlin wohnend, wie du halt die Dinge so wahrnimmst, ne, die da jetzt gerade geschehen. So. Weil ich erinnere mich auch noch, als Einführung, als wir 2009 darüber gesprochen hatten, du sagtest damals, dass der Sozialstaat in Griechenland eigentlich viel schwächer ist und die Leute viel weniger verdienen und alles viel teurer ist und trotzdem machen sie genau das Gleiche wie in Deutschland. Mhm. Also sie konsumieren eigentlich so. Ja. Und jetzt haben wir da so eine Situation, wo die Bevölkerung auf die Straße geht, auch nicht nur demonstriert, sondern auch Konfrontation mit der Staatsmacht sucht. Und europaweit jetzt auf Griechenland geguckt wird und Deutschland hat da so eine Rolle, dann gibt es da die Frage nach Auflagen, die erfüllt werden müssen und so. Und aber überall so Sparprogramme und so weiter. Aber all das blendet irgendwie so ein bisschen das Individuum, was unter den Bedingungen lebt, irgendwie aus. So, und da dachte ich mir, vielleicht hast du ja, ich weiß nicht, wie gut dein Kontakt jetzt ist nach Griechenland oder ob du Familie da gerade noch wohnen hast, mit Anknüpfung an deine Geschichte und dem Hin- und Herziehen. Wie hat sich das für dich jetzt entwickelt oder wo siehst du dich jetzt gerade, wenn du die Debatte verfolgst? Ja, ich verfolge das so ein bisschen halt, was da passiert gerade. Und ich meine, die Leute verdienen ja noch weniger als vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Und ich habe auch meine Familie dort, meine Eltern und auch viele Freunde, die jetzt auch davon ziemlich direkt betroffen sind. Also das ist jetzt im Gegensatz zu der Krise vor 2 Jahren, also zu dieser globalen Bankenkrise, die jetzt nicht direkte Auswirkungen auf das Individuum hatte, ist diese Krise jetzt wirklich halt, wo Gehälter gekürzt werden, wo es dann irgendwelche Solidaritätsbeiträge gibt. Zum Beispiel müssen meine Eltern, also eigentlich jeder, um die 1.000 Euro zahlen, einfach so, weil der Staat halt kein Geld hat, also ohne jetzt das irgendwie zu begründen so richtig, sondern einfach jeder muss jetzt 1.000 Euro zahlen. Als Batzensumme, ja? Oder? Genau, ja, man kann so in 3 Raten zahlen, so 300 Euro noch was. Also das Individuum, der Bürger soll dem Staat helfen, auf genau. die Beine wieder zu kommen. Genau. Und ist es das, was tatsächlich Leute so echauffiert oder ist das noch viel mehr? Weil man könnte ja sagen, als demokratisches Bewusstsein könnte man sagen, okay, wir finden unseren Staat gar nicht schlecht oder so. Ja, und dann kriegt er von uns dann halt und dann geht es uns allen besser. Wäre rein theoretisch denkbar, aber es ist ja nicht so. Nee, die Leute haben wirklich kein Geld. Das ist echt so. Ich war auch vor einem Monat war ich da und ich bin so auf der Straße gelaufen und habe dann so nebenbei die ganzen Gespräche auf der Straße mitgekriegt und es ging nur um diese Krise halt so und dass die Leute jetzt wirklich keine Kohle haben. Und aber das Problem ist halt, was die Leute jetzt verlangen und was die fordern, wenn sie auf die Straße gehen. Also ich finde es auf jeden Fall einerseits ziemlich wichtig, dass das überhaupt passiert, dass Leute jetzt mal sagen, okay, das reicht uns. Aber andererseits sehe ich gar nicht die Perspektive. Das heißt, man kann doch, also Anfang der 80er Jahre, also nach der Diktatur und nach der rechten Regierung danach, kamen die Sozialisten und die haben so eine krasse Hoffnung verkörpert, so für die Leute, ja. Die wurden halt so sehr begrüßt und das war so richtig der Neuanfang sozusagen, ja. Und heute ist das Problem, dass diese Hoffnung gar nicht mehr da ist. Es gibt keinen Politiker, der so eine Hoffnung verkörpern könnte und auch keine Partei. Sondern gibt es vielmehr so ein generelles Misstrauen gegenüber der Politik. Und aber die Leute wollen aus diesem Rahmen trotzdem nicht raus. Aus den Bedingungen, in denen sie leben. Genau, also die verlangen halt, also die sagen zwar, wir wollen keine Sparmaßnahmen, aber das Problem ist, dass diese Forderung auf die Wiederherstellung des Systems abzielt und nicht auf das Neue. Das heißt, also jetzt ganz banal gesagt, ich finde das vorbei. Also man kann nicht wieder zurück, man kann nicht wieder zu der Zeit zurückgehen, wo man noch Kohle hatte. So. Das ist erstmal vorbei. So. Aber ist das nicht auch das Zündeln quasi der gleichen Flamme wie in anderen europäischen Ländern auch? Also zum Beispiel dieser neue der Sozialismus, ne? Da musste ich jetzt an New Labour zum Beispiel denken. Also es gab ja Ende der 90er Jahre oder Mitte der 90er Jahre halt diesen neuen linken Aufbruch, ja, nach konservativen Regierungen war die Hoffnung groß. Und eigentlich, wenn ich mich so umschaue, egal ob England, Frankreich, Italien eine Zeit lang, irgendwie überall, hat die Hoffnung nicht gefruchtet. Ne? Also das System selbst, in dem wir leben, ist so stark, dass eine politische Entscheidungsänderung gar nicht in der Form möglich war, sondern es ist eigentlich in einem ganz normalen Tritt weitergelaufen in den Kategorien, die auch schon vorher da waren, implementiert waren. Genau, genau. Also diese Enttäuschung ist jetzt ja, das ist ja vielleicht das, wovor Europa ja oder EU Angst hat. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass genau dieses Misstrauen gegenüber der Politik sozusagen, dass die Leute, die auf die Straße gehen, es versäumen, diese Frage nach der Politik neu zu stellen. So. Also früher war es klar, es kommen die sozialistischen Parteien, also die aus der Mitte, und dann gibt es diese Hoffnung und die Politik macht Sinn. Ja. Aber diese Stütze ist ja gar nicht mehr da bei den Leuten. Also die glauben nicht mehr, dass die Politik jetzt wirklich sie aus der Scheiße zieht. So. Ja. Aber trotzdem wird die Frage nach der Politik nicht neu gestellt. Und ich meine, das ist natürlich auch ein hehres. Also meistens sind es ja solche Momente gewesen wie ein Krieg oder eine große Arbeitslosigkeit, die dann meistens zu sehr retrospektiv unschönen Phasen geführt hat, wenn ich jetzt an Deutschland zumindest denke, so Weimarer Republik, Sprung zum Nationalsozialismus, Faschismus. Also es ist ein hehres Ziel, also was sind die, diese Frage, diese politische Frage zu stellen halt. Ne? Na gut, da sind wir jetzt natürlich doch dann da gelandet in so einer großen Makro-Ebene. Also weil ich hab diese Frage, also ich merke nur, dass was empfindlich nicht stimmt. Und ich merke, dass mir das auch Angst macht, weil es im Wechsel jetzt in Deutschland, die DDR ging quasi, ob es nun den Leuten gefällt oder nicht, in meinen Worten, in der Bundesrepublik auf. Da war immer das Pendant. Mhm. Man konnte sich halt da zumindest hingehend orientieren, wenn auch negativ für andere, halt die das nicht geschmeckt hat, dass es so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber jetzt haben wir ja eigentlich nichts. Also ja, wir haben nur Theorien. Genau, genau. Das ist auf jeden Fall das Problem. Es gibt nicht sozusagen, okay, jetzt vielleicht ein bisschen zu theoretisch, aber es gibt nicht das Subjekt, welches diesen Widerstand leisten kann. So. Es gibt nicht mehr die Arbeiterklasse in dem Sinne, es gibt nicht mehr den Proletarier in dem Sinne, sondern gibt es eigentlich einen Mittelstand, der jetzt quasi herabgestuft wird und es aber trotzdem nicht so einen Gemeinsinn entwickelt sozusagen. Es waren ja auch viele Studenten, die Studenten, die jetzt fertig sind, Akademiker, hast du einen Brain Drain aus Griechenland weg. Weil die halt einfach da mit 25% Arbeitslosigkeit unter 25 Jahren irgendwie keinen Stich mehr sehen. Du sagtest vorhin, also auf der Straße hast du gehört halt, ne? Also ich weiß nicht, ob du warst jetzt da, vielleicht hast du mit deinen Eltern telefoniert. Wenn du die Leute so jetzt gesehen hast, nicht alle denken gleich und die Leute nehmen es unterschiedlich wahr. Mhm. Was hast du für ein Spektrum kennengelernt? Also zwischen wo und wo oszillieren die Leute? Also zunächst muss ich sagen, dass die Leute im Allgemeinen sehr resigniert sind. Also es gibt nicht diese Perspektive, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen ein ganz anderes System oder so, wie auch immer, also jetzt ganz utopisch. Und das Spektrum ist auch sehr interessant. Also ich glaube, so in der Mitte der Gesellschaft ist so ein Mix aus Ablehnung gegenüber der Politik, wie sie jetzt läuft, und Nationalismus letztendlich. Also das, was du normalerweise bekommst, genau, wenn es an den Grundfesten rüttelt. Genau. Ich habe als ich da war, mit zwei Leuten gesprochen auf der Straße. Einmal mit einer jungen Frau, einmal mit einem Taxifahrer. Und das kam, also das war, also die Frau war ganz nett und wir haben uns ein bisschen unterhalten. Meinte, ja, das ist irgendwie total schwer und sie war so irgendwie einsichtig irgendwie auch so. Und dann kam halt so der Spruch, ja, und die Albaner, die sind eigentlich das Übel so. Also die Albaner ist die größte Minderheit in Griechenland. Ja. Und sie hat dann angefangen, das alles auf die Ausländer zu schieben so. Und da habe ich gemerkt... Mit welcher Argumentation? Hat sie da irgendwas... Ja, so Jobs wegnehmen und zu viele und bla bla. Also wie auch hier. So gleich. Genau. Hm. Und der Taxifahrer, der hat auch dann gesagt, ja, das ist alles so schlimm, aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir alle gemeinsam irgendwie dagegen steuern irgendwie. Also eher schon positiv kritisch für mich. So. Und dann kam halt der Spruch irgendwann mal, also ich habe die Rechtsextremen nie gewählt, aber der Parteivorsitzende, das ist der Einzige, der die Wahrheit spricht. Also der große Mann, der starke Mann, der halt den Karren wieder aus dem Dreck zieht. Genau. Und das fand ich, diese Koexistenz zwischen Ablehnung der Politik oder halt so ein bisschen dieses kritische Bewusstsein und dieses rechtsextreme oder ausländerfeindliche Gedankengut, fand ich echt krass. Also dieser Mix, also ich meine, ist klar, dass er möglich ist, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich da sofort diese Richtung so mitkriege. So. Ja. Ich meine, was mir natürlich auch sofort so einfällt, ist, das sind beides Argumente, die immer auf die anderen zielt. Also es ist nicht die Frage mit des Wirs, sondern immer das Externisierende, immer das die anderen sind schuld. Derjenige muss es reißen. Er ist unsere Hoffnung. Das negiert immer irgendwie so die eigene Partizipation am Problem. Ja klar. Oder am Problemlösungsprozess. Hast du auch Leute gefunden irgendwie dazwischen, die jetzt vielleicht nicht gleich panisch aus dem Fenster springen, sondern halt irgendwo, wo du gemerkt hast, da schlummert so ein bisschen auch das Potenzial oder vielleicht sogar die Kraft prägend mit da was aus seiner eigenen subjektiven Sphäre heraus irgendwie zu mitzugestalten? Nee, also mein Freundeskreis ist sehr kritisch, auch für mich in die richtige Richtung gehend so, aber ist vollkommen resigniert. Also die sehen jetzt auch nicht so richtig einen Sinn darin, auf die Straße zu gehen. Und wie gesagt, die Leute, die auf der Straße sind und demonstrieren, die machen das in einer sehr beschränkten Art und Weise. Die schwenken auch teilweise mit Griechenland fahren rum. Also das ist halt so, ja, das geht auch wieder in die Richtung Nationalismus. Ja, genau. Also und das, der globalere Zusammenhang wird gar nicht so richtig gecheckt, so dass Griechenland einfach letztendlich ein Spieler gewesen ist oder immer noch ist in einem globalen System, der verkackt hat, so. Ja. Und jetzt ganz pragmatisch gesehen sehe ich auch nicht den Ausweg daraus. Also ich meine, die Schulden wurden halbiert vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht, welche jetzt größeren Zusammenhänge damit eine Rolle spielen. Aber auch diese Halbierung ist keine Lösung. Das wird, ich meine, das Wahnsinnige ist einfach nur, dass Griechenland jetzt nicht darum kämpft, die Schulden abzubezahlen, sondern darum, also um die Fähigkeit erstmal, die Schulden halt die nächsten Jahre abzubezahlen. Also es geht, also dieser Kampf, der jetzt irgendwie stattfindet, ist erstmal, damit Griechenland diese Kredibilität gewinnt, dass überhaupt fähig ist, diese Schulden zu bezahlen. So. Und die Sparmaßnahmen zielen auch erstmal darauf, diese Kredibilität zu erhöhen. Wobei jetzt aber guckt, was eigentlich, also was sind eigentlich diese Sparmaßnahmen? Weil oftmals wurde immer nur so schächtelchenmäßig von Sparmaßnahmen gesprochen und dann musste ich nochmal nachschauen, worin die eigentlich bestehen. Und abgesehen davon, dass halt die Mehrwertsteuer auf 25% hochgezogen werden soll oder auch Steuern eingeführt werden oder Solidaritätsbeiträge gezahlt werden sollen, ein großer Teil ist die Privatisierung größtenteils von, also es gibt ja die Biografie von Griechenland, es scheint wohl noch mehr staatlich geprägt zu sein als hier. Das heißt also Flughäfen, Eisenbahn, Stromnetz, Telekommunikationsnetze, all das, wo noch der Staat in irgendeiner Weise Einfluss nimmt durch Holding oder was auch immer, soll jetzt veräußert werden, verkauft werden, privatisiert werden. Dann ist ja der Verweis auf also Privatisierung offensichtlich. Und wenn sie auch anfangen, Inseln zu verkaufen und Objekte, die halt vom Staat bisher betreut wurden. Mhm. Das heißt, du verkaufst eigentlich einen gesamten, du privatisierst einen gesamten Staat. Ja. So kam es mir plötzlich vor, als ich das so gelesen habe, als ich mir mal so die Daten angeschaut habe und so. Ne? Und dass die Bevölkerung keinen Bock drauf hat. Mhm. In einer vollkommen durchprivatisierten Gesellschaft, wo aber jetzt nicht, also wo halt die Griechen sind ja dann pleite, die haben, also niemand besitzt mehr irgendetwas, sondern das, der Besitztum liegt dann halt garantiert im Ausland. Also du bist eigentlich Gast in deiner eigenen Staatsstruktur, in deinem eigenen Land, Gast in deinem eigenen Land. So, ist das auch einer von den Punkten, wo halt Demonstrationen, die teilweise nationalistisch geprägt sind, aber auch kippen, wo dann wieder die Untertitel in den Zeitungen und im Internet bei den entsprechenden Publikationen war, Randalierer, die immer dann mit Gasmaske und Molly gezeigt wurden, wie sie dann halt griechische Polizisten bewerfen oder angreifen? Ist es das irgendwie, was die Leute treibt, dann auch gewalttätig gegenüber dem eigenen Staat zu werden? Ich weiß nicht genau, wie die Medien damit umgehen, so, aber ich glaube, es gibt schon so einen breiteren Konsens, dass quasi jetzt ganz grob gesagt Deutschland daran schuld ist, weil sie jetzt halt kein Geld klar machen und weil letztendlich Griechenland in Krise gestürzt ist, als es keine U-Boote, keine deutschen U-Boote mehr kaufen konnte. Das war die Auslöser der Krise. Moment. Hast du das ein bisschen besser auf dem Schirm noch? Weil ich davon weiß ich nichts. Also sie wollten, wie Libyen Heckler und Kochwaffen gekauft hat, die jetzt dummerweise im Bild waren, kurz, ja, hat Griechenland deutsche U-Boote kaufen können, Militär, Industrie. Und dass es keine Kredite mehr aufnehmen konnte, um diese U-Boote zu kaufen, das war der Auslöser. Also Griechenland hat gesagt, okay, das geht jetzt wirklich nicht mehr. Auf einmal Krise. Und wofür, was wollten die jetzt mit so Militär-U-Booten? Ich meine, jedes Land hat irgendwas, aber... Das ist ziemlich extrem in Griechenland. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent von dem Bruttoinlandsprodukt ausgegeben wird für Aufrüstung, aber das ist schon sehr, sehr hoch. Aufgrund der globalen Nähe Europas, also die Position Griechenlands im europäischen Kontext zum Osten hin? Ja, auch wegen dem Konflikt... zwischen Griechenland und der Türkei. Immer noch, ja. Ja, ich meine, das ist jetzt inzwischen auch, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie real jetzt so eine Bedrohung ist. Eigentlich finde ich die gar nicht real, also die ist eigentlich nicht existent, diese Bedrohung, aber trotzdem wird so traditionsgemäß aufgerüstet. Das ist interessant, weil jetzt ja auch mal diskutiert wurde, ob die Türkei halt in die EU aufgenommen werden soll. Natürlich jetzt im Augenblick ist die Debatte ferner liefen, so, ja, andere Themen dominieren. Aber also auf der einen Seite halt in einen gemeinsamen wirtschaftspolitischen Kontext integrieren. Und man sagt ja immer, dass Demokratien gegeneinander keine Kriege führen. Das ist ja so ein... Ja, ja, das ist so real. Quasi, ne? Ja, deswegen, also ich kann jetzt auch nicht so sichere Aussagen machen darüber. So. Da grenzen halt unsere individuellen... Ja, genau, das ist auch nicht so mein Thema, womit ich mich beschäftige, so. Hat für das was, mit dem du dich beschäftigst, in anderen Studiums irgendwas auch? Also gibt es da Überschneidungen mit den Sachen, die jetzt so Griechenland politisch geschehen oder hast du dich einfach auf ein anderes Feld bewegt? Das ist ein bisschen allgemeiner gehalten, aber auf jeden Fall finde ich auch, dass jetzt in dieser Situation diese Sachen, die ich jetzt lese, sich da darauf anwenden lassen. Und für mich ist einfach das Interessanteste oder das Wichtigste die Frage, was ist Politik? Ich meine, auch wie du meinst, diese ganzen Privatisierungen, ja, wenn die stattfinden, das ist eine Katastrophe. Das ist wie die eigene Wunde lecken, so sozusagen. Mhm. Und es reicht für mich nicht, wenn die Leute auf die Straße gehen und sagen, jetzt an die Politiker gerichtet so, mach das besser. Das läuft nicht mehr so. Die Politiker in Griechenland können nicht mehr sagen, okay, wir machen das besser, das geht nicht mehr. Und es gab auch Aussagen von, ich weiß nicht, welcher Minister das war, der meinte, wir regieren nicht mehr, wir führen nur Befehle aus, ja. Also wobei, wer sind die? Also wie viele Befehle aus? Ist es jetzt irgendwie Befehle der Wirtschaft? Ja klar, der Bankenwirtschaft, also, ja klar. Das heißt also, dieser auch immer im Diskurs liegende Wandel, dass Politik an Einflussvermögen verliert zugunsten wirtschaftlicher Entscheidungsträger, wurde da so öffentlich artikuliert, quasi. Ja, und für mich besteht, auch wenn das jetzt vielleicht erstmal unbestimmt klingt, die Alternative darin zu sagen, okay, wir lehnen das ganze System als solches ab und versuchen etwas Neues. Was das ist, keine Ahnung. Aber also das ist auch schwierig zu fassen. Also wenn man über das Neue spricht, zum Allgemeinen, dann was ist denn das? Das wollen wir gar nicht greifbar machen. Aber ich finde, ein gutes Beispiel ist die Revolte vor 3 Jahren, nachdem der Jugendliche erschossen wurde von Polizisten in Athen. Mhm. Da gab es halt diese riesige Revolte. Mhm. Und irgendwann, also bei der Beerdigung des Jugendlichen, ist ein Flugblatt von Schülern aufgetaucht, das ich sehr interessant fand. Das war für mich so ein Beispiel des Neuen. Da stand zwar drin, analytisch gesprochen, das war gar nichts. Ja, da stand drin, irgendwie, unsere Eltern sind erwachsen geworden, haben Glatzen gekriegt und dicke Bäuche und die geiern nur dem Geld hinterher. Aber dieses Flugblatt hat gezeigt, dass ein Potenzial da ist, was quasi aus dem Nichts kommt, was nicht irgendwie durch Parteien oder Organisationen oder Gewerkschaften irgendwie koordiniert wird, sondern etwas komplett Neues ist. Und das fand ich, das war für mich auch das wichtigste Ereignis letztendlich in dieser Revolte vor 3 Jahren. Dieses Flugblatt, ja, das, weil ich gemerkt habe, das ist wirklich was Neues. Das ist nichts, was man auf etwas anderes zurückführen kann, so, ja. Und klar, es war jetzt keine konkrete Forderung, ja, wir wollen das und das. Aber überhaupt diese Ablehnung, die kein Vorläufer hatte, das finde ich erstmal interessant so. Also interessant ist die Demonstration, die in einem gewissen Rahmen stattfinden, wo die Organisationen dahin gehen und versuchen, neue Mitglieder zu erwerben und was auch immer, ja. Also ich hatte ein Bild gesehen im Netz, komme ich gleich nochmal zu beschreiben, aber noch vorher hatte ich mich gefragt, ob, also gerade weil ja nun Griechenland eine vollkommen andere Geschichte seit Jahrhunderten, also verlief das natürlich anders, und auch die Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, allein durch die Militärdiktatur, verlief vollkommen anders als die Geschichte Deutschlands. Ich weiß nicht genau, wie stabil du jetzt in der griechischen Geschichte bist, aber siehst du geschichtliche oder historische Herleitungen oder siehst du Spuren in der Geschichte Griechenlands, die auf die Situation heute anwendbar sind, also oder das Verhalten der Griechen, wie sie sich jetzt gerade verhalten, plausibel machen? Ja, sicherlich gibt es Ursachen. So, ich meine, Griechenland war fast 400 Jahre lang von dem Osmanischen Reich besetzt, also von 1400 noch was bis 1820. Und klar, das ist ja eine lange Besetzungszeit sozusagen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg kam dann erstmal der Bürgerkrieg, 4 Jahre lang hat er gedauert. Mhm. Und dann kam die Diktatur 20 Jahre später, die auch 7 Jahre andauerte. Und ja, dann kam erstmal die Rechte Partei und dann die Sozialisten. Da gab es diesen ökonomischen Aufschwung so erstmal. Die Integration Griechenlands in den europäischen ökonomischen Kontext liegt ja auch erst, nachdem die Militärdiktatur, also in EWG, also die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, wurde, ist glaube ich schon relativ früh aufgenommen. Aber richtig Teil der EU ist es ja erst nach Beendigung der Diktatur. Also als demokratische Züge. Ja, genau. Genau. Vielleicht war es auch so eine Art. Ja, Vorgabe. Ne? Aber ich finde, das reicht auch nicht, um jetzt als Rechtfertigung, ja, dass die Leute sagen, okay, dass die Griechen sagen, okay, wir waren jetzt irgendwie, es gab 1000 Hindernisse die letzten Jahrhunderte so, deswegen sind wir jetzt so, das reicht mir auch nicht, ja. Also da muss man trotzdem gucken, okay, was machen wir jetzt ab dem Moment. Und das ist auch bekannt, das ist auch kein Klischee, dass das System im Allgemeinen so ziemlich korrupt ist, auf allen Ebenen. Mhm. Also Schmiergelder, Vetternwirtschaft, all diese Sachen, das ist kein Klischee. Das ist echt, Baulizenzen zu bekommen. Genau, ja, das ist echt. Ich musste Geld zahlen, also Schmiergelder zahlen, damit ich meine Fahrprüfung bestehen kann. So. Das ist, auf allen Ebenen gibt es halt diesen Mechanismus letztendlich, ja. Weißt du, mit welcher Tradition der behaftet ist? Also deine Eltern kennen das bestimmt auch und deine Großeltern schon auch. Oder, also ich meine, es gab ja nun mal auch, also dieser Staat hat sich gewandelt. Und seine Führung hat sich gewandelt. Es gab unterschiedliche Systeme. Und trotzdem, über all diese Systeme hindurch ja, hat sich dieses Schmieren erhalten? Oder ist das schwächer gewesen mal eine Zeit lang? Ich weiß nicht, wie alt das ist, aber meine Eltern kennen das auch. Das heißt, dass auf jeden Fall so die letzten 30, 40 Jahre so muss das auf jeden Fall so laufen, wenn nicht länger. Dieses Foto, was ich im Netz gesehen hatte, hat, also ich habe da mehrere Fotos von. All diesen Fotos ist gemein, dass die Leute ein Plakat tragen, wo drauf steht, Deutschland bezahle deine Kriegsschulden. So, und deshalb habe ich gestutzt, so, ne? Okay, hab mal nachgelesen und ja, es ist tatsächlich so, dass Deutschland dem faschistischen Italien im Zweiten Weltkrieg zur Hand gegangen ist, zusammen mit Bulgarien, glaube ich, als Griechenland die Kapitulation gegenüber Italien verneint hat. So ist zumindest die offizielle Geschichtsschreibung. Und dann wurde auch Griechenland besetzt und Exodus, also jüdische Mitbürger wurden wie ist es? Gut, peinlich. Ich weiß, was du meinst. Deportiert. Also wurden deportiert und auch wirtschaftlich wurde Griechenland extrem runtergerockt. Und jetzt geht es halt um. Und was ich halt so spannend finde an diesen Bildern ist, dass dazwischen jetzt drei gesellschaftliche Modelle liegen, wo dann angeknüpft wird auf etwas, was jetzt mittlerweile 65 Jahre her ist, immer noch offen ist und immer noch eine politische Debatte ist, aber jetzt wird es öffentlich gemacht, also in den Diskurs wieder zurückgebracht. Deutschland bezahle, du bezahle die Kriegsschulden und das sind jetzt dann vielleicht, keine Ahnung, dann diese Gelder, die europaweit unter deutscher Dominanz locker gemacht werden sollen. Halt, ne? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das natürlich bei den Griechen extrem schlecht ankommt. Da war auch ein Bild von Angela Merkel mit kleinen Hitlerbärtchen und so. Ne? Also da wird ein sehr schneller dieser Kreis wird extrem fix geschlossen. Das ist echt unglaublich. Ey. Also ich meine, dieser Diskurs jetzt, was Reparation angeht oder so, der war eigentlich nicht existent vor der Krise, ja? Der Krise. Das dachte ich mir halt, weil... Das ist auf einmal so entflammt jetzt, als jetzt mit, also diese Aushandlungen stattgefunden haben zwischen Deutschland und Griechenland so, aber der war davor gar nicht da so. Ja. Und ich finde es sehr gefährlich, diese Gleichschaltung oder diese Gleichsetzung zwischen Drittem Reich und Bundesrepublik so. Ich glaube, es die letzten 60 Jahre nicht gegeben hätte. Ne? Wo man sagt, wieder halt, es nimmt sich Deutschland großdeutsche Rechte raus, wie es damals Anfang, also 1925 bis 1933 sukzessive aufgebaut hat. Also das sagen zumindest auch andere internationale Medien. Also diese Wahrnehmung von Deutschland immer im internationalen Kontext läuft aber auch in diese Richtung. Also unterstützt eigentlich den Vorwurf aus Griechenland. Da ist auch was dran, klar. Aber das ist diese Gleichsetzung, finde ich halt gefährlich, dass man sagt, okay, das, was Deutschland früher gemacht hat, vor 60 Jahren, das macht es genauso gut jetzt so. Ja. Es gibt auch eine Gruppe von linken Griechen in Berlin, die jetzt so eine Demo organisiert haben. Ich habe halt dieses Flugblatt gelesen und das ist explizit diese Gleichsetzung, ja, dass die sagen, dass das griechische Volk noch nie so arm war, also beziehungsweise jetzt so arm ist wie im Zweiten Weltkrieg so, dass diese Verbindung hergestellt wird und was sozusagen impliziert, dass Deutschland schon immer sozusagen, wie soll ich das sagen, dass die Figur des Deutschen irgendwie die gleiche ist, ja, was den Zweiten Weltkrieg betrifft und was es heute betrifft, so. Ich meine, ich bin zwar jetzt der Enkel und es gibt den Begriff Kollektivschuld, ne? Also über Generationen hinweg, es möge nie wieder passieren. Ja, schwer vorzustellen, dass man genau noch das Gleiche repräsentieren soll wie meine Großeltern oder Urgroßeltern zu Wehrmachtszeiten. So. Also es fühlt sich halt komisch an, ja, dass man halt so gleichgestellt wird. Ja, die Ausmaße sind auch ganz andere. Das ist, es wird so ein Kausalverhältnis hergestellt, was keins ist letztendlich. Ja. Das ist ja, das ist nicht 1:1. Es gab, es gibt ja immer diese Polemik, so der, wo der Vergleich gezogen wird zwischen der Propaganda, was jetzt, also Propaganda als Phänomen ist ja auch etwas, was sehr stark mit der Zeit des Zweiten Weltkriegs oder auch davor, also auf jeden Fall mit militärischer Propaganda verbunden wird, verknüpft wird, und dem Marketing der Werbung, die die propagandahafte Züge oftmals in sich trägt, jedoch eigentlich nur das System gewechselt hat, also von dem politischen System in das wirtschaftliche System transformiert wurde. Aber die Message, also die Motivation, Leute zu bewegen, um etwas zu tun oder bestimmte Verhaltensweisen anzunehmen, läuft parallel. Ist eine sehr steile These. Ne? Bestimmt würden auch viele Leute darüber nur abhassen, ja, wenn man das so einfach stehen lassen würde. Aber ja, du hast jetzt gerade schon so genickt. Aber auch wenn das stimmt, weißt du, das ist ja die Propaganda, um jetzt Juden zu vernichten, ist eine andere Propaganda als die, um jetzt in den Supermarkt zu laufen und sich tot zu konsumieren. Ja, das ist einfach, wenn der Mechanismus jetzt gleich ist, ist es trotzdem eine ganz andere Situation, die nicht gleichzusetzen ist. So. Also, es lässt sich eigentlich nicht vergleichen. Deswegen hinkt das wahrscheinlich auch. Ich höre mir auch andere Podcasts und einen sehr interessanten Podcast finde ich Alternativlos. Das ist ein Podcast aus dem Chaos Computer Club Umfeld mit Fefe und Frank Rieger. Und in Alternativlos 20 mit dem Thema politischer Diskurs hatten sie einen Gast, nämlich Frank Schirmacher. Das ist der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ah, okay. Und das war sehr, sehr spannend. Das Ding ist über 2 Stunden lang und politischer Diskurs geht eigentlich über die Entwicklung von des politischen Diskurses in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg und wie sich Politik verändert hat und die Protagonisten innerhalb der Politik und in welchem Verhältnis auch Medien und die Repräsentation in den Medien spielt. Also es ist sind 2 Stunden und mehr halt. Ne? Aber da gab es einen Gedanken, den der Schirmacher hatte, der hat zu Griechenland auch was gesagt. Propaganda als Carrier, als die Wirtschaft in diesem Falle als Transporter für andere gesellschaftliche Werte. Und ich habe das jetzt mal das Transkript rausgesucht und ich stecke es einfach mal ein und ich hoffe, es passt. Schirmacher sagt in diesem Gedankengang, Sie können mit ökonomischen Argumenten über Griechenland heute so reden, wie man in Deutschland seit 40 oder 50 Jahren nie über ein anderes Land mehr geredet hat. Plötzlich geht das. Viele hängen sich da dran. Ein Land, in dem wir ja gehaust haben, bekanntlich wie sonst was, plötzlich kann man sagen, die sind faul, unfähig und so weiter. Kurz und gut, die haben sich dann mit Henkel oder auch mit dem Sarrazin das kurzgeschlossen. Das heißt, dass sich da über eine wirtschaftliche Diskussion, so eine Wertediskussion und so eine Mentalitätsdiskussion anschließt, die plötzlich wieder in dieses politische und zwar in das außenpolitische anschließt. Mhm. Ja? Also man kann über so eine Debatte mit Schulden durch wirtschaftliches Fehlverhalten plötzlich wieder solche Stammtischargumente bringen. Mhm. Was für einen Effekt hat das auf das europäische Miteinander, wenn solche Mentalitäten wieder an Kultur gewinnen? Kein Gutes, offensichtlich. Also man kann nicht so zusammenarbeiten, wenn man sich gegenseitig nur solche Sachen vorwirft. Lässt sich das jetzt noch mal zusammenbringen? Also dieser Schirmacher-Gedanke, dass Deutsche den Griechen vorwerfen, sie wären faul oder hätten schlecht gewirtschaftet und deswegen nicht adäquat. Und die Griechen, die auf die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs zu rekurrieren und sagen, hier, das sind die Deutschland, Nazis. Ihr Nazis seid schuld und übernehmt eure Verantwortung. Also was ist das für ein Clash? Was knallt da aufeinander? Wie wird sich das wohl entwickeln im Miteinander? Oder ist es eigentlich eher ein Gegeneinander, wo man sich wieder einen schwarzen Peter zuschiebt? Ja klar, letztendlich schon, ja. Aber es sind ja beiderseits Argumente, die vollkommen das Ziel verfehlen, so, ja. Das ist ja absurd zu behaupten, die Griechen wären faul, deswegen sind sie da, wo sie sind. Und im Gegensatz dazu ist auch bekloppt zu behaupten, die Deutschen wären immer irgendwie die Nazis, die die Reparationen nicht zahlen und jetzt den gleichen Scheiß machen, so wie vor 60 Jahren, so. Also es wird der Kampf. Das sind alles Erklärungsversuche, aus dem Mangel heraus die wirklichen Ursachen zu checken, so. Sind die wirklichen Ursachen damit, also beinhalten die wirklichen Ursachen dann auch eine Option des, des prospektiven Handelns? Also du sprachst ja vorhin nach dieser neuen oder nach der anderen Idee. Mhm. Also wir müssen etwas einfach loslassen, um etwas Neues zu sich entwickeln zu lassen. Ja. Ist das auch wieder, fügt sich das zusammen in deiner Wahrnehmung? Ich denke schon, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass also für mich auf jeden Fall geht es erstmal darum, eine komplette Ablehnung zu erteilen, ja, also der ganzen Politik und nicht auf die Wiederherstellung der Politik halt zu plädieren, sondern halt zu sagen, okay, das war's jetzt. Wir wagen jetzt einen Schritt ins Ungewisse. Irland hat ja letztendlich sowas Ähnliches gemacht. Also die haben sich eine neue Verfassung gegeben. Mhm. Nun sind die Irland? Quatsch, Island. Island, okay. Island hat sowas gemacht. Die haben sich eine neue Verfassung gegeben, nachdem sie bankrott gegangen sind. Nun sind die Isländer jetzt auch eine, also aus deutscher Sicht, überschaubare Anzahl an Menschen, Bürgern, also der Staat und seine Individuen. Ob man das skalieren kann, auf deutsche Verhältnisse bezweifle ich. Hier sind einfach zu viele Menschen und damit auch die Dynamik einfach komplexer. Mhm. Griechenland liegt ja irgendwo dazwischen. Also ich glaube, wie viele Millionen hat es? 10, so 10 mehr oder weniger. Hm. Gegen jetzt 85 Millionen Griechen in Deutschland. Ist ja nun wirklich weniger. Hm. Würdest du Griechenland zutrauen, also etwas Neues, wenn die Griechen es nur wollten, auch, dass sie diesen Sprung machen würden in das Ungewisse? Da bin ich eher pessimistisch, muss ich sagen. Ich glaube nicht, aber ich lasse mich auch überraschen. Also ich habe auch nicht vor 3 Jahren gedacht, dass die breitere Gesellschaft für diese Revolte ist und sich gegen den polizeilichen Apparat auflehnt, aufbegehrt. Das hätte ich auch nicht gedacht, aber es kam trotzdem. Das war jetzt nicht die große Veränderung, klar, aber es war ein Moment, wo ich mir gedacht habe, ey, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie das machen könnten so. Mhm. Und insofern muss ich sagen, bin ich eher pessimistisch, aber wer weiß. Und ich meine, das ist auch interessant, weil dieses Neue, also Politik zu betrachten als sozusagen als einen Schritt ins Ungewisse, dass sich Leute jetzt treffen, wie auch immer, und über ihr gemeinschaftliches, gesellschaftliches Leben entscheiden, ohne jetzt zu wissen, welche Implikationen das hat, dass das Politikverständnis der antiken Polis, also der vom alten Athen so, dass genau diese, was Politik ausgemacht hat, das war nicht irgendwie so irgendwas mit Wiederherstellung oder etwas läuft falsch und wir wollen jetzt die richtigen Politiker, sondern die werden abgesetzt, dann kommen vielleicht neue und jeder darf mal ran, so irgendwie so ungefähr. Das klingt jetzt alles sehr, sehr... Zeiten quasi, die da... Ja klar, das ist auch sehr riskant, aber letztendlich das Problem ist einfach, heute sehe ich keine Alternative, also in Griechenland sehe ich keine Alternative, dass sich die Situation verbessert aus dem Bestehenden heraus. So. Das sehe ich einfach nicht, das wird immer schlimmer und es gibt keine Partei oder keinen Politiker, der jetzt sagt, okay, das war's. Wir machen jetzt was Besseres, wie auch immer. Und die Schulden sind da, die werden auch, ich weiß nicht, wann die abgezahlt werden können. So. Ja. Die Sparmaßnahmen werden immer schlimmer. Mhm. Und da sehe ich jetzt nicht die Gegenkraft. So, ja. Da sehe ich nicht sozusagen das Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Und deswegen behaupte ich, also mit diesem Neuen, ja, was ich meinte, ich will nicht sagen so romantisch, ja, das Neue und die perfekte Gesellschaft, keineswegs. Also ich sage nur, die Situation ist so verzweifelt, ist so verzweifelnd, in dieser Situation zu sein, dass man vielleicht nicht umhin kommt, etwas radikal Neues zu denken, so. Mhm. Mal gucken, wann er erst damit anfängt. Ja. Und wer sein? Ich meine, die sogenannte arabische Revolution, das war auch so eine komplette Ablehnung. Ich meine, gut, letztendlich wollen sie auch zum Teil so eine Demokratie und also was wir jetzt haben. So. Ja. Aber erstmal ist es interessant, diesen Schritt zu machen, ja. Diesen Schritt zu machen und zu sagen, okay, das war's, wir gehen jetzt auf die Straße und machen alles platt irgendwie so. Wir wollen das nicht mehr, Punkt. Mhm. Wir wollen jetzt nicht einen besseren Diktator haben, wir wollen gar keinen Diktator haben. Das ist natürlich auch interessant, weil die Rolle des Individuums in solchen Momenten ja sich zurücksteckt. Ne? Also da geht es ja wirklich um die Masse. Ne? Mhm. Und ich hatte bei Facebook so einen nordafrikanischen News-Verteiler, der Schwerpunkt auch Libyen, glaube ich, hatte. Und Grüne Revolution hast du nicht gesehen. Und da hast du halt jeden Tag, die haben immer Fotos gebracht von Erhängten. Mhm. Also das Individuum selbst, das ist einfach, der Bodycount ist einfach enorm innerhalb der Bevölkerung. Und also wir kommen ja jetzt aus einer Phase von Gesellschaft, wo das Individuum so hochgehalten wird und die Selbstdarstellung und auch das individuelle Glück so im Zentrum sitzt, dass man ja kaum von Solidarität sprechen kann. Mhm. Oder sind dann, Solidarität klingt halt immer so staubig, weil es dann gleich mit Gewerkschaften und Arbeiterbewegungen verbunden wird. Ne? Also, aber einfach nur so ein Wir-Gefühl. Das hat sich in Nordafrika, in den Staaten, dann doch sehr stark verbreitet. Und das ist ja das, worunter die westlichen europäischen Länder ja auch ein bisschen kranken. Ja, klar. Dass halt da so kein Wir-Gefühl sind. Mhm. Ja, vielleicht ist so eine wirtschaftliche Krise. Ja, ob es halt wirklich der Funke sein wird, um so ein Wir-Gefühl zu erfachen, wo man selber von sich selbst zurück. Aber auch einen progressiven, also eine progressive Wir-Konstellation. Ja, also nicht also eine nicht nationalistische oder. Ja, auch nicht so eine nationalistische, also dass man nicht sagt, okay, wir haben jetzt ein Wir. Wir und genau, die anderen sind. Genau. Ich meine, okay, diese Wir-Sie-Unterscheidung ist auf jeden Fall nötig. Wenn man so ein Wir konstruiert, braucht man auch das andere, die Abgrenzung. Aber das Risiko ist einfach da, dass man sagt, okay, das Wir wird jetzt dadurch definiert, dass wir gegen die Ausländer, Migranten, wie auch immer, losgehen und sie wegjagen. Ja? Mhm. So, das wäre jetzt nicht sehr progressiv so. Nee, das nicht. Zumindest wenn es halt wieder, wenn sich wieder nur Gesellschaften oder Bevölkerung gegenseitig fertig machen. Ja. Das ist natürlich das Naheliegendste, weil im Augenblick wird ja auch dann diskutiert zwischen wir als Staat oder als Bevölkerung eines Staates und die anderen sind in diesem Fall diese abstrahierten finanziellen Prozesse, die dann sich manifestieren in solchen Konzepten wie Bankern und Börsenmaklern, wo ich manchmal so denke, dass es auch nur noch eine Frage der Zeit ist, bis da halt irgendjemand mal auf irgendeinen Scheiterhaufen gestellt wird vom Mob. Ja, einfach um dem Druck Luft zu machen. Es gibt auch oft so Überfälle auf Politiker, so in Athen hauptsächlich. Echt? Ja, ja. Die jetzt im letzten Moment sozusagen von Bodyguards oder Polizisten halt so beschützt werden und ja, weggebracht werden. Das ist so ein postmoderner Gedanke. Also, dass halt alles abgesichert wird, um die Ruhe zu bewahren im Inneren. Ja, klar. Aber du kannst mehr als Wachschutz vor dein Haus. Wachschutz vor deiner Arbeitsstelle, Wachschutz um dein Auto, also eigentlich dich ständig abzukapseln, um deine Ruhe quasi zu haben, um zu arbeiten oder zu leben. Aber letztendlich ist es auch nicht die Lösung und das ist auch nicht die absolute Sicherheit. Also in Argentinien vor 10 Jahren sind die geflüchtet, ja, mit Hubschraubern und so. Ja, das ist krass, wenn du danach denkst, okay, das ist eine wieder, also dass sich Geschichte dann in diesem Falle dann halt doch wieder wiederholt. Also vielleicht tatsächlich, wer weiß, wie sich weiterentwickelt. Vielleicht kommen wir nochmal darüber zum zweiten Gespräch und können dann nochmal das anhören, was wir heute gesagt haben, um zu sehen, wie sich das dann halt weiterentwickelt haben. Wäre eine Option. Mal schauen. Ja, dann würde ich tatsächlich für heute das Gespräch hier beenden wollen. Kostas, vielen Dank. Danke auch. Ja, das war die erste offizielle Ausgabe der Kiez-Biografie. Heute zu Besuch bei Kostas. Ja, ich hoffe, dass ihr mit unserem Gespräch ein bisschen was anfangen konntet, dass euch ein bisschen was gebracht hat, euch vielleicht sogar inspiriert hat oder zumindest euer Interesse wecken konnte, dass ihr jetzt noch dran geblieben seid. Feedback, Kommentare könnt ihr gerne abgeben auf dem Blog kiezbiografien.de. Mein Name ist Lutz Bonneberg und wenn ihr scharf darauf seid, nochmal eine Folge der Kiezbiografien anzuhören, dann könnt ihr das gerne tun, freut mich auf jeden Fall. Dann allerdings auch wieder mit einem anderen Gesprächspartner zu einem anderen Thema, was mich also beschäftigt oder umtreibt. Bis dahin wünsche ich euch noch steife Ohren, tapfer bleiben. Alles klar. Tschüss.